sanftes Tier hat die Trauer fortgenommen. Und ich lieg ganz nah bei dir. Morgen werden wir uns trennen für eine unbestimmte Zeit. Und die letzten Stunden rennen. Ich mache mich bereit, nie zuvor. Dass wir zueinander stehen und kein Zweifel soll mich beugen, dass die Jahre schnell vergehen, dass die Münder sich berühren, wenn ich wieder bei dir bin. Noch die Wärme spüren, die uns heut verloren scheint. Verloren scheint, darin hab ich meinen Sinn. Nie zuvor. Die Zeit.